Dann komme ich jetzt also zu meinem ersten eigentlichen Audioboo. Es dreht sich natürlich um den WWE Pay-Per-View Payback, fand am Sonntag statt. Und insgesamt fand ich den Pay-Per-View mehr als nur ordentlich. Die Pre-Show oder das Pre-Show-Match habe ich mir nicht angeguckt, da sparen wir also Zeit. Curtis Axel besiegt Wade Barrett und The Miz wird neuer Intercontinental Champion. Das Match fand ich sehr gut. Ich fand, Curtis Axel kam zum ersten Mal nicht rüber wie ein Undercarder, sondern wie ein Upper-Mid-Card-Guy. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Match, wie gesagt, war gut gemacht. Schönes Finish. So kann man im Pay-Per-View beginnen. AJ Lee wird neue Divas-Championess, besiegt Caitlin. Das Match fand ich besser als erwartet. Caitlin immer noch grottenschlecht, gar keine Frage, aber man hat wenigstens versucht, ein bisschen Story rüberzubringen in diesem Match. Und zeitweise war es dann doch ein bisschen, hing's ein bisschen durch, aber insgesamt für ein Diven-Match in der WWE ganz ordentlich. Dean Ambrose gegen Kane, für mich ein ganz klassisches Wrestling-Match, haben ja viele drüber eine schlechte Meinung gehabt über dieses Match, aber ich fand's ein ganz klassisches Wrestling-Match und das Ende, das fand ich nicht ganz so gut. Verstehe nicht, warum man Kane nicht pinnen kann oder Dean Ambrose den nicht pinnen sollte. Also das fand ich ein bisschen unglücklich gelöst. Del Rio gegen Dolph Ziggler, für mich so ein bisschen Match des Abends. CM Punk gegen Chris Jericho komme ich gleich noch dazu. Aber Alberto Del Rio gegen Dolph Ziggler, das war wirklich eine grandiose Story, die uns da in diesem Match erzählt wurde. Super gemacht, bis zum letzten wirklich Mini-Fotzel-Segment perfekt ausgearbeitet. Großartig, wirklich großartig und überraschend, und man hatte nicht das Gefühl, die WWE verarscht uns hier alle, weil Del Rio neuer Champion wird. War wirklich ein ganz, ganz großartiges Match, genauso wie CM Punk gegen Chris Jericho. Phänomenales Match, toller Aufbau, tolle Matchführung, geile Aktionen, tolles Finish. Mehr kannst du von einem Pay-Per-View-Match nicht erwarten. 2013 ist meine Meinung. Also das war auch von allen Punk-Jericho-Matches für mich mit Abstand das beste, phänomenales Match. Ich war völlig aus dem Häuschen. Außer die Crowd hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war zwar schon ziemlich, ging schon ziemlich geil ab, aber ein bisschen enttäuscht hat sie mich dennoch. The Shield gegen Daniel Bryan und Randy Orton. Typisches The Shield gegen Daniel Bryan und Randy Orton-Match. Also The Shield und Daniel Bryan, super. Randy Orton hatte, glaube ich, nicht so viel Bock und insgesamt ein ordentliches Match, das unter Randy Orton litt. Zum Schluss John Cena gegen Ryback, bis auf diesen Ambulance-Match-Teil. Richtiger Bullshit, hätte ich wirklich nicht gebraucht. Wirkte wie aus einem völlig anderen Pay-Per-View, hat überhaupt nicht in diesen geilen Pay-Per-View reingepasst. Was will man sagen? Also das hat den Pay-Per-View nicht ruiniert, aber auch nicht geholfen. Insgesamt, wie gesagt, ein ordentlicher Pay-Per-View, den man sich durchaus nochmal angucken kann. Und ja, hat mir Spaß gemacht.